19. Kapitel. Was hier für eine herrliche Konjunktur verloren ging. Mein Vater in einer seiner besten Laune zu erklären, in hitziger Nachspürung eines metaphysischen Punkts bis hin in die entferntesten Winkel, wo selbst solchen bald Wolken und dicke Finsternis eingehüllt haben würden. Mein Onkel Tobi dazu in einer der schönsten Dispositionen von der Welt, seinen Kopf wie ein Bratenwender, der Kamin ungefegt und die Ideen beständig darin herumwirbelnd, alle verdunkelt und überzogen von rußiger Materie. Beim Grabmale Lukians, meines Vaters und meines Onkels Gespräch über Zeit und Ewigkeit, war ein inbrünstig zu ersehnendes Gespräch. Und die Heftigkeit des Unwillens, womit mein Vater es so kurz abbrach, raubte aus der ontologischen Schatzkammer ein solches Kleinod, wie es die glücklichste Vereinigung großer Gelegenheiten und großer Männer ihr schwerlich jemals wieder ersetzen wird.